Ich weiß zwar nicht, was mir die Zukunft bringt, jedoch bin ich niemals allein. Ich fand den Freund, der immer bei mir ist. Er ruft mir zu, Kind, du bist mein. Sein Eigentum möchte ich für immer sein. Wo er mich führt, folg ich ihm nach. Es ist gewiss, was immer kommen mag. Stets folge ich dem Heiland nach. Es ist mein Gebet, solang ich hier noch bin, dass ich kann gehen, wo er einst ging. Es ist mein Gebet, dass ich stets immer hab, den Frieden, den allein er gibt. Sein Eigentum möchte ich für immer sein, wo er mich führt. Folge ich ihm nach. Es ist gewiss, was immer kommen mag. Stets folge ich in dem Heiland nach. Wenn einst mein Weg führt mich dem Ende zu und ich werd stehen vor Gottes Thron, dann darf ich schauen all seine Wundermacht, die mich erkauft zum Eigentum. Sein Eigentum möchte ich für immer sein. Wo er mich führt, folg ich ihm nach. Es ist gewiss, was immer kommen mag. Stets folge ich dem Heiland nach.